Einen Höhepunkt kultureller Selbstständigkeit und damit auch Selbstbestätigung bildet die Arbeit der AG Trop-Truppen, die Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre auf Straßen, Plätzen und Hinterhöfen äußerst massenwirksam für die Sache der Arbeiter gegen Faschismus und Polizeiterror eintraten. Erich Weinert als Texter und Hans Eisler schrieben für die Truppe Der Rote Wedding das gleichnamige Lied. Die 1. Mai-Kundgebung 1929 wurde verboten, aber die Arbeiter waren nicht bereit, sich ihre traditionelle Kundgebung nehmen zu lassen. Sie demonstrierten dennoch. Der sozialdemokratische Polizeipräsident Zörgiebel ließ auf sie schießen. Die Arbeiter sahen darin Verrat.